2f Vorlesung B Ernährung. Wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, hat die Ernährung, also der Konsum von Lebensmitteln, einen großen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck. In Deutschland wird über ein Drittel des ökologischen Fußabdrucks durch die Ernährung verursacht. Dabei spielen die Aspekte Fleischkonsum, Transport sowie Müll und Verpackungen eine große Rolle. Auf diese drei Aspekte möchte ich im Folgenden genauer eingehen. Der Hauptverursacher von CO2-Emissionen beim Thema Ernährung ist der hohe Fleischkonsum, der sich seit den 50er Jahren weltweit verdoppelt hat. Tierische Produkte, also neben Fleisch zum Beispiel auch Milchprodukte und Eier, sind in Europa für 9-12% aller Emissionen verantwortlich. Kühe und Rinder produzieren Methan, ein Gas, das sogar noch umweltschädlicher ist als das CO2. Um Flächen für die Tierhaltung zu schaffen, werden Wälder abgeholzt. Das ist besonders schädlich, weil auf diese Weise wieder Bäume fehlen, die wir für den CO2-Abbau dringend brauchen. Für das Futter der Tiere muss Getreide und Soja angebaut werden, was wieder große Flächen benötigt. Zurzeit wird mehr als ein Drittel der gesamten Getreideernte weltweit an Tiere verfüttert. Außerdem werden bei der Fleischproduktion große Mengen an Wasser verbraucht. Zum Vergleich, für die Produktion eines Kilos Äpfel braucht man ca. 700 Liter Wasser. Für ein Kilo Rindfleisch sind es dagegen 15.500 Liter, mehr als 20 Mal so viel. Wenn wir alle weniger Fleisch essen würden, könnten wir unseren ökologischen Fußabdruck deutlich reduzieren. Wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, tut damit auch etwas Gutes für die Umwelt. Ein anderer entscheidender Aspekt ist der Transport von importierten Lebensmitteln. Viele Menschen in den westlichen Industriestaaten möchten das ganze Jahr lang ihr Lieblingsobst oder Lieblingsgemüse essen. Fast keine Obst- oder Gemüsesorte kann aber das ganze Jahr über angebaut werden. Das bedeutet, dass es oft aus anderen Regionen der Welt importiert werden muss. Beim Transport werden große Mengen an CO2-Emissionen freigesetzt, die Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck haben. Vor allem tropische Früchte wie Mango, Ananas oder Papaya, die nicht so lange haltbar sind, werden oft mit Flugzeugen nach Deutschland transportiert. Hier ist der CO2-Ausstoß 220 Mal größer als beim Transport mit dem Schiff. Deshalb sollten Konsumenten und Konsumentinnen beim Einkauf darauf achten, viele Produkte aus der Region zu kaufen und nach Möglichkeit auf Lebensmittel, die gerade keine Saison haben, zu verzichten. Ein letzter Aspekt, auf den ich hier eingehen möchte, ist das Thema Müll und Verpackung. In Deutschland landen pro Jahr fast 13 Millionen Tonnen Essen im Müll. Das entspricht pro Person durchschnittlich 85 Kilo pro Jahr. Das heißt in etwa, dass die Deutschen pro Tag etwa 200-300 Gramm Essen in den Müll werfen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es in einigen Ländern noch immer Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben, ist diese Verschwendung von Essen ein Skandal. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, bewusster einzukaufen, also beim Einkauf genau darüber nachzudenken, wie viel man in den nächsten Tagen wirklich essen kann und natürlich auf das Haltbarkeitsdatum zu achten. Neben den Lebensmittelabfällen spielt auch der Verpackungsmüll eine große Rolle. Vor allem Plastikverpackungen haben inzwischen einen sehr schlechten Ruf. Verpackungen sind jedoch nicht grundsätzlich schlecht. Bei frischen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse, die schnell verderben können, schützt die Verpackung und sorgt für längere Haltbarkeit. Bei manchem Obst oder Gemüse ist die Verpackung jedoch unnötig. Eine Banane, Melone oder Ananas zum Beispiel hat durch ihre Schale eine eigene, natürliche Verpackung. Wenn man dieses Obst als kleingeschnittene Portionen in einer Plastikverpackung kauft, ist das zwar bequem, aber sehr schlecht für die Umwelt. Grundsätzlich sollte man beim Kauf auf recycelbare Verpackungen achten und dann zu Hause den Müll auch entsprechend trennen. In vielen größeren Städten in Deutschland gibt es inzwischen auch sogenannte Unverpacktläden, in denen man Lebensmittel wie Kaffee, Reis oder Nudeln ohne Verpackung kaufen kann. Man bringt einfach den eigenen Beutel oder die eigene Dose mit. Wie Sie sehen, gibt es auch im Bereich Ernährung einige Möglichkeiten, wie man den eigenen ökologischen Fußabdruck reduzieren kann.